A2B. Seit wann haben Sie die Beschwerden schon? Es fing gestern Abend an. Ich dachte, ich hätte mir den Magen verdorben von dem Nudelsalat, den ich mittags gegessen hatte. Weil mir ja auch übel war und ich dachte, gleich muss ich bestimmt brechen. Mussten Sie sich denn übergeben? Nein, es blieb nur bei dem Brechreiz. Und dann dachte ich, dass diese ganzen Beschwerden jetzt langsam nachlassen, aber dann fing es unten im Bauch an. So, als wären Sie von oben nach unten gewandert. Genau. Und jetzt sind Sie unten. Können Sie mir die Beschwerden näher beschreiben? Haben Sie zum Beispiel eher ziehenden oder schneidenden Charakter? Oder sind Sie drückend, brennend? Eher so komisch dumpf und drückend. Strahlen Sie die ganze Zeit in den Leistenbereich oder in den Rücken aus? Plötzlich. Also ich meine nicht andauernd. Sondern in Schüben. Ja, genau. Schubweise treten sie auf. Und dann ziehen sie mehr nach hinten in den Rücken. Lassen die Schmerzen auch manchmal ein wenig nach oder sind sie eher gleichbleibend? Manchmal wird es ein bisschen besser, aber so richtig besser oder dass sie weg sind, nein, das nicht. Könnte es sein, dass Sie schwanger sind? Nein, das glaube ich wirklich nicht. Und hatten Sie seit gestern Abend noch einmal Stuhlgang? Nein, gar nicht. Möchte ich auch nicht. Wenn ich aufstehen muss oder drücken, oh je. Haben Sie zu Hause Fieber gemessen? Ja, mein Mann hat es mir gemessen, heute Morgen. Es war aber nur 37,8, obwohl ich mich viel schlechter gefühlt habe.